Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. So, jetzt aber. Ja, dann herzlich willkommen zur 30. Vorstandssitzung des 16. Landesvorstands heute am 13. Juni. Wir beginnen unsere Vorstandssitzung mit etwas Verspätung um 20.38 Uhr. Mein Name ist Vako, ich werde heute durch die Sitzung führen. Und bevor wir mit dem Protokoll anfangen, möchte ich ganz kurz was sagen. Ich weiß nicht, wer das alles mitbekommen hat, aber wir hatten in dieser Woche zwei Rücktritte im Landesvorstand. Am Montag ist der Martin von seinem Amt als Beisitzer zurückgetreten und gestern ist der Sven, unser Vorsitzender, zurückgetreten. Das hat uns natürlich jetzt ein bisschen aus der Bahn geworfen. Deswegen möchten wir heute eine kurze Sitzung machen. Wir machen das Nötigste, Tätigkeitsberichte, Anträge, Umläufe und so weiter. Und werden dann noch einen längeren in Ötal anschließen. Ich möchte noch dazu sagen, dass wir das natürlich sehr bedauern, dass die beiden zurückgetreten sind. Ihr findet von beiden ein ausführliches Statement auf unserem Vorstandsportal, also vorstand.piratenpartei-nrw.de. Ich glaube auch auf ihren Social-Media-Kanälen. Die Begründungen sind nachvollziehbar. Es ist trotzdem sehr traurig und schade, denn ich denke, ich spreche für alle meine VorstandskollegInnen, dass wir hier sehr gut zusammengearbeitet haben und den Wahlkampf gewuppt haben. Und nun ja, jetzt müssen wir schauen, wie wir weitermachen. Laut Satzung ist es so, wir sind nach wie vor handlungsfähig. Das Amt des Vorsitzenden oder der Vorsitzenden geht an mich über. Wir sind jetzt noch zu sechst im Vorstand und müssen mal schauen, wie wir hier so weiter durch unsere Aufgaben durchkommen. Gut, dann anwesend haben wir heute den Wolf, den Elder, die Vako und die San. Und wir grüßen auch die Sandra, die uns über Twitch folgt, weil sie ihr Mumble noch nicht installieren konnte aufgrund eines neuen Endgerätes. Wir sind beschlussfähig und beginnen mit dem Protokoll der letzten Woche. Gibt es hier Enthaltungen oder Einwände? Das ist nicht der Fall, dann haben wir das einstimmig angenommen. Und es geht weiter mit den Berichten des Landesvorstands. Auch hier habt ihr im Protokoll nochmal einen Link zu dem Statement von Sven von seinem Rücktritt von gestern. Und dann geht es weiter mit meinem Tätigkeitsbericht. Ich habe den Elder in einer der Prügel-Sitzungen vertreten und auch direkt ein bisschen stumm gemacht. Wir hatten eine AGÖ-Sitzung, dann haben wir, also ich habe mich darum gekümmert, dass die Piratenpartei NRW als Unterstützende bei dem Aufruf gemeinsam laut gegen den AfD-Bundesparteitag in Essen gezeichnet ist. Wir haben dazu auch schon einen Blogbeitrag gemacht. Neben diesem hatten wir in den letzten 14 Tagen auch noch einen schönen Gastbeitrag von der Tatjana zum Tag. Was war das? Entschuldigung. Tag der Organspende, genau. Und eine Pressemitteilung zu den Vorfällen in Mönchengladbach. Das kann man alles auf unserer Webseite nachlesen. Ja, dann hatte ich noch ein bisschen zu tun mit der Kalenderpflege, den letzten Infoständen, die noch vor der Wahl reintrudelten und noch veröffentlicht wurden und auch über Social Media nochmal rausgegangen sind. Dann haben wir die Lebenshilfe Mönchengladbach beziehungsweise die stellvertretende Bürgermeisterin von Mönchengladbach hatte uns angeschrieben und um Unterstützung gegeben zu einer Solidaritätserklärung. Da ist auch heute das Dankenschreiben gekommen. Dann habe ich für die Duisburger Veranstaltung, kommt später noch unter Termine, eine kleine Veranstaltungsseite im Wiki angelegt, weil die Duisburger Piraten ja auch keine Webseite mehr haben. Und da fiel mir auf, dass ich da noch ein bisschen sortieren muss. Das ist noch nicht so ganz abgeschlossen. Ja, dann hatten wir jetzt die Woche die Veröffentlichung der Rücktritte. Am Dienstag hatte ich Stammtisch in Düsseldorf. Jetzt habe ich bezüglich der Rücktritte schon diverse Änderungen im WP-Web und auf dem Vorstandsblog gemacht. Das ist aber auch natürlich noch nicht alles abgeschlossen. Und dann so Spams und Kleinigkeiten. Ja, das war's von mir. Wenn ihr Fragen habt zu den Tätigkeitsberichten, lasst uns die einmal erzählen und dann könnt ihr gerne entsprechend rumkommen. Dann wäre als nächstes der Elder dran. Ja, schönen guten Abend. Ja, auch ich war an einer Polge-Sitzung dabei, also leider nicht beide. Deswegen danke, Marco, dass du mich da vertreten hast und auch, wie ich gehört habe, auch sehr würdig vertreten. Finde ich klasse. Dann gab es doch bei mir noch Korrespondenz mit einzelnen Mitgliedern zwecks deren Engagement. Da gibt es auch Anfragen zu Vortragsthemen oder Ähnlichem. Also auch etwas, was ich jetzt auch sowieso vorhabe. Das kommt ja gleich weiter unten mit der Expertenabfrage. Weil ich brauche natürlich auch im Kreise unserer Mitglieder auch natürlich auch unsere Experten, also auch Menschen, die wirklich Firmen in bestimmten Themen sind und dieses auch gerne verbreiten wollen. Da kommen wir aber auch später zu. Allgemein habe ich noch natürlich Tickets mitbearbeitet, Umlaufbeschlüsse mitbeschlossen und auch bei mir lokal in Recklinghausen auch an einem Stammtisch teilgenommen. Wir haben beim Christopher Street Day in Recklinghausen teilgenommen. Da bin ich mit meinem kleinen Scooterchen mit der Demo mitgefahren, weil ich jetzt fälschlicherweise gedacht habe, das wäre eine Fahrraddemo. Das war nämlich dann in den letzten Jahren so gewesen. Das war diesmal nicht so, war ein bisschen peinlich, aber der Scooter, der hat sich aber wunderbar dafür geeignet, so als Plakatständer. Das fand ich dann auch nicht, war ja auch nicht ganz so fehl am Platze. Und wir haben natürlich auch parallel da auch noch einen Infostand auch gehabt, den wir dann auch mitbetreut haben. Da auch danke an Daniel, der uns da noch unterstützt hat dabei an dem Tag und ein bisschen mit Ballonknoten und Knebeln und auch die Leute bespaßen und auch Flyer verteilen kurz vor der Europawahl. Ja, das erstmal von mir. Danke, Elder. Und weiter geht's mit Wolf. Ja, der Wolf hat aus gesundheitlichen Gründen gar nicht so viele Aktivitäten in der heißen Schlussphase des Wahlkampfs entwickeln können. Ich war halt auf einer Fraktionssitzung und auch noch auf einer anderen, mal im Rathaus in Troisdorf, mal im Kreistag in Siegburg. Habe Tickets bearbeitet, Umlaufbeschlüsse mit abgestimmt und fleißig Spam im RT gelöscht. Das war es dann aber auch schon von mir. Danke dir und Isan. Hallo. Ich habe die letzte Zeit im heißen Wahlkampf Endspurt gesteckt auf 5 Social Media Plattformen. Und das hieß, wir haben täglich irgendwelche Themen Posts rausgebracht und auch kandidierenden Posts auf, wie gesagt, auf 5 Plattformen. Dann nach dem Wahlkampf trotzdem tapfer den Hut oben behalten, auf Social Media Fragen beantworten und weiterhin zeigen, wir machen unser Ding weiter durch Retweets und so weiter. Dann AGÖA-Arbeit. Ich war in der AGÖA-Sitzung, habe Tickets, Spams, Mails und Umlaufbeschlüsse bearbeitet. Danke dir, Isan. Im Pad haben wir da noch den Martin. Auch hier habt ihr verlinkt die Stellungnahme zu einem Rücktritt, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt. Und dann sehe ich gerade, die Sandra schreibt ins Pad. Sie ist gerade dabei, einem Mitglied, was in Coesfeld wieder so ein bisschen den Kreis wiederbeleben möchte, gegebenenfalls ein Pavillon zu vermitteln. Da muss sie so ein bisschen hin und her diskutieren, hoffen, dass das klappt. Sonst müssen wir schauen, ob wir sonst noch irgendwo ein Pavillon zu viel haben. Und sie war in der Sitzung oder in den Sitzungen, die sind ja wöchentlich vom Resort 4G. Also, so, gibt's Fragen oder Anmerkungen zu unseren Tätigkeitsberichten? Das ist nicht der Fall. Dann geht's weiter mit der Statistik. Mitglieder, Stand von heute 1360, davon stimmberechtigt 568. Dann haben wir hier einen Barkassenbestand von 144,60 €. Und die Kontostände sind auch schon, also seit der letzten Sitzung, nicht aktualisiert worden. Lese ich jetzt nicht nochmal vor. kann man im Pad nachlesen. Die VKV-Kontostände mit dem Stand von 29. April findet ihr auch immer auf unserem Vorstandsblog vorstand.piratenpartei-nrw.de unter Kontostände. Ein bisschen was mag sich da getan haben, aber auch nicht allzu viel. Ich denke, in ein, zwei Monaten gibt es dann da wieder eine neue Übersicht. Wenn es hier keine Fragen gibt, mache ich direkt weiter mit den Terminen. Da haben wir am 22. Juni die Klausurtagung der Piraten Kerpen bzw. Rhein-Erft-Kreis von 11 bis 17 Uhr im Kerpener Rathaus. Am 29. Juni die Kreismitgliederversammlung in Mettmann. Die Infos dazu sind auch im Wiki und hier im Protokoll verlinkt. Am 6. und 7. Juli gibt es in Kerpen das Stadtfest mit Pirateninfostand. Da wird auch um Hilfe gebeten. Ich habe da jetzt Sandra und mich für Samstag angemeldet. Ich habe noch keine Rückmeldung. Aber es geht, wie gesagt, zwei Tage und das ist natürlich immer extrem anstrengend. Also wer da helfen möchte, das wird auf jeden Fall gerne gesehen. Dann haben wir am 19. Juli in eine Veranstaltung in Duisburg von den Duisburger Piraten zusammen mit Digital Courage. Dazu ist auch hier im Protokoll eine Wiki-Seite mit den Einzelheiten verlinkt. Vom 19. bis zum 21. Juli, also tatsächlich drei Tage, ist der CSD mit Cologne Pride in Köln. Auch hier wird dringend Hilfe gebraucht. Drei Tage bzw. zweieinhalb. Ich glaube, Freitagnachmittag muss da aufgebaut werden. Ich werde auch mal in Erfahrung bringen, ob es da ein Orga-Pad gibt, wo man sich dann gegebenenfalls eintragen kann. Dann haben wir am 12. September eine Datenschutzschulung, die, wie schon die vergangenen Male mit unserem Datenschutzbeauftragten, dem Wilk, gemacht wird. Dazu wird es auch noch eine Einladung geben, zeitnah. Und dann habe ich hier noch stehen, 14. und 15. September, der Bundesparteitag in Nürnberg. Auch der hat schon seinen Weg ins MDT geschafft. Haben wir noch was vergessen? Müssen wir noch was ergänzen? Ich weiß jetzt nicht, ob wir unsere Planung für die nächste Marina hier schon mit reinbauen können, weil da ist jetzt noch nichts Konkretes, glaube ich. Aber zumindest können wir sagen, dass für Herbst die Marina ja geplant ist. Und wir auch hoffen, das Ganze auch bei Dingfest zu machen. Ja, genau. Ich denke, dass wir da zur nächsten Sitzung dann auch den Termin haben. Judy, wenn es sonst Termine gibt, Infostände, Mitgliederversammlung, Stammtische, die noch nicht auf unserem NRW-Kalender sind, bitte, bitte schreibt uns an, einfache E-Mail an vorstand@, damit wir den, die Veranstaltung, den Infotisch oder sonstiges eintragen können. Ich habe nachgehört, Elder, in der letzten Folge-Erstsitzung, dass allgemein wohl unser NRW-Kalender in Bund sehr gut ankommt und man neidisch drauf schaut, wie toll wir das machen. Ja, tatsächlich. Wir haben da richtig Fans im Bundesvorstand, der unseren Kalender wohl bei jeder Gelegenheit, wenn wir uns da mal treffen und mal zusammensitzen, da immer wieder lobt und immer wieder hervorhebt und auch gerne mal von mir hören möchte, wie wir das Ganze denn machen. Dabei ist es ja kein Hexenwerk, aber es ist tatsächlich sehr, sehr löblich aufgenommen worden und da auch vielen Dank an alle, die daran teilnehmen und teilhaben. Prima. Anträge haben wir keine, man korrigiere mich. Haben wir nicht. Aber Umlaufbeschlüsse, da hatten wir mit dem Ticket 521017 den Antrag, diese Solidaritätserklärung mit der Lebenshilfe Mönchengladbach zu zeichnen. Dieser Antrag wurde angenommen, habe ich ja vorhin auch schon so berichtet. Und dann haben wir tatsächlich 8 Mitgliedsanträge in den letzten 14 Tagen gehabt. Die Ticketnummern lese ich jetzt nicht im Einzelnen vor. Wir begrüßen und heißen willkommen 8 neue Mitglieder in unserem Landesverband. So, dann haben wir hier noch im Protokoll Aktuelles aus den Kommunen. Gerne aus dem Sprechenraum. Da scheinen wir nichts zu haben. Alles müde Wahlkämpfer hier heute. Dann haben wir hier noch den Punkt Europawahl. Da könnte man jetzt sehr viel zu sagen in Anbetracht der Lage, dass wir gleich noch einen längeren Endteil haben. Sollen wir das vielleicht nochmal verschieben? Oder möchte von den KollegInnen jemand was zur Europawahl sagen? Also ich hatte diesen Punkt mit reingenommen, falls noch jemand auch aus dem Zuhörerraum was fragen möchte oder sagen. Wir können den dann auch rausnehmen, weil ich denke, viel mehr Echo werden wir nicht bekommen. Jo, haben wir denn noch was Sonstiges Wichtiges? Ich wollte gerade noch zum Punkt was ergänzen, weil zur Europawahl gab es jetzt gerade auch seit 19 Uhr, ich weiß nicht, ob das sogar aktuell noch läuft, gab es auch die Sprechstunde des Bundesvorstandes auch dazu, die sich auch dahingehend auch um einiges geäußert haben, vor allen Dingen auch offene Fragen, die auch da wieder kommen, weil ja auch der Ausgang der Wahl ja auch stark mit der Parteienfinanzierung auch zusammenhängt. Da wurde auch oftmals auch drauf eingegangen und auch einige Sachen genannt. Ich glaube sogar, davon wird es auch eine Aufzeichnung geben, da bin ich jetzt aber auch nicht ganz sicher, aber ich müsste da nochmal nachhaken, weil es ist auch eine Menge Inhalt gewesen und ich war leider auch mit der Vorbereitung der Sitzung heute hier ein bisschen beschäftigt, deswegen konnte ich da auch nur mit einem halben Ohr zuhören. Gut, aber es gibt ja auch noch die Polgf-Sitzung nächsten Dienstag und nächsten Dienstag gibt es auch eine Bundesvorstandssitzung. Ich denke, was das Finanzielle angeht, können wir hier an dieser Stelle noch gar nicht viel sagen. Ich habe mitbekommen, dass wohl auch demnächst ein Schatzmeisterclub-Treffen stattfinden wird und ich denke, da werden dann die wichtigen Entscheidungen eingeleitet. Gut, wenn wir dann sonst nichts mehr haben für heute, dann bleibt mir noch zu verkünden, dass unsere nächste Sitzung überraschenderweise in 14 Tagen ist. Und das ist tatsächlich auch wieder ein Donnerstag, und zwar um 20.30 Uhr am 27. Juni. Und ich beende die heutige Sitzung um 20.07 Uhr. Vielen Dank. Vielen Dank.